Die Frage aus Die frühen Kränze von Stefan Zweig. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Frage. Der Abend, der sich in die Nacht verblutet, rührt deine Seele stets mit gleicher Frage, denn täglich wehst du mit dem toten Tage ins Dunkel weiter, das die Welt umflutet. Bist eingefangen in dem stummen Ringe, ein flackernd Licht im kalten Sternenraume, und spürst nur, horchend aus verwirrtem Traume, die nahe Flut der unnennbaren Dinge. Nimmst du ein einzeln Ding aus deinem Leben und wiegst es prüfend in der hohlen Hand, du fühlst darin das große Dunkel beben, und jedes ist zu neuen Wundern Welle und fast schon nahe jenem letzten Strand. Doch Weg ist alles, keines ist die Schwelle. Ende von Die Frage. Aufgenommen von Sonja.